Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagava arahant samma sambuddho vinja charana sampanno sugato Lokavidu anutaro purisadamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipassiko opanayiko pacchattam veditambo vinyuhi ti supatipanno bhagavato savaka sangho Ujupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samichipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidang chattari purisayugani artha purisapugala Ese bhagavato savaka sangho Ahuneyo, pahuneyo, dakhineyo, anjali karaniyo Anuttarang punyakhittang lokasa ti evang bundang sarantanang dhammang sangang chabikamu bhayam va champitattam va lomahamso nahesati ti. So, gestern wir haben diesen ersten Abschnitt gelesen über Auge. Auge ist erste Sinne, das entfalten werden muss. Und wie entfaltet man in der Lehre von den Edlen? Hoffentlich verstehen wir alle sehr klar. In der Samyutta Nikaya, in Salayatana Samyutta, gibt es eine Sutta, ein Gespräch von Buddha, das heißt Samudha Sutta. Was heißt Samudha? Samudha heißt Ozean. Ozean ist wunderbare Sache. Alles, was man, alles Mögliches findet man in den Ozeanen. Alle möglichen Schätze und auch alle möglichen Ungeheuer. Je nachdem kann man an entweder an große Ungeheuer, kann man große Ungeheuer treffen, aber kann man auch unglaubliche Schätze, die wir überhaupt nicht bewusst sind. Und der Buddha vergleicht diese unsere sechs Sinnen zu sechs Ozeanen. Die Wesen haben sechs Ozeanen. Chasamuda. Alles, was wir eigentlich erleben, wir erleben in diesen sechs Ozeanen. Aber wir sehen das nicht durch unsere Verblendung als Ozean. Wir sehen es als sehr, sehr begrenzte Sinnen, die nur eigentlich sehr begrenzte Sachen sehen. Aber Buddha heißt es sechs Ozeanen und er hat sehr viele Gründe dafür, indem er versteht perfekt, dass alle Ungeheuer und alle Schätze sich in diesen sechs Ozeanen befinden. Und diese Ungeheuer und Schätze eigentlich sind maßlos. Jetzt fängt es an, auch immer mit dem Ozean der Auge. Weil in der buddhistischen Lehre gibt es viele, viele Augen. Die meisten Menschen benutzen nur diese Mamsa-Chaku. Mamsa-Chaku heißt fleischige Auge. Wenn man nur fleischige Auge benutzt, dann sieht man nur sehr begrenzte Sachen. Und man wird von den begrenzten Sachen getäuscht und man glaubt, dass dass diese Sachen wirklich existieren. Weil man kann nur diese fleischige Auge benutzen. Aber außerdem gibt es auch Panya-Chaku, es gibt auch Auge der Weisheit. Es gibt auch Dhamma-Chaku, Auge von Dhamma. Und es gibt auch Buddha-Chaku, diese Auge von dem Buddha, das sieht, ist Allwissen in allen Aspekten. Der Buddha ist einer, der Passanto, Jananto, der sieht und weiß alle Sachen, wie sie wirklich sind, alle Phänomene, wie sie wirklich sind. Also hier Sehen ist mit direktem Sehen verbunden. Mit dem Sehen, das kommt von Weisheit, von Wissen, von Dhamma. Und das nicht die Realität verfälscht. Und wenn man mit solchen Augen sieht, dann was sagt der Buddha? Jo, imasmin, einer, der in diese Chaku Samudha, in diese Ozean von der Auge, Rupa Mayam Vegam Sahati, der in diesem Ozean von Auge diese Wellen im Gestalt von den Farben oder von den Formen von Rupas Sahati tolerieren kann, der überquert diese Ozean von Auge. Sehr interessant. Wie überquert er? Na? Er überquert, indem er die Rupas auf natürliche Weise entstehen lässt, sein Geist direkt sieht, wie sie sind, seine mentale Auge direkt spiegelt, wie sie wirklich sind, und er hat überhaupt keine Tendenz an diese Rupas oder diese Farben oder Formen anzuhaften, wenn sie angenehm sind. Er hat überhaupt keine Tendenz, sie wegzuschieben. Er hat überhaupt keine Tendenz zu Zerstreutheit des Geistes oder zu Mattheit und Trägheit. Er sieht mit vollkommener Klarheit direkt, wie die Phänomene sind. So, er hat sogar die feinsten Tendenzen für Deformation den Formen völlig überwunden. Deswegen, in dem Sinne, er ist mit Dharma gleich. Deswegen auch der weise Sariputta sagt, wer sieht Buddha eigentlich, sieht Dharma. Weil Dharma ist eben, wahre Dharma heißt Dharmata, die Soheit der Dinge. Und das ist, was der Buddha sieht. Deswegen hat er diese, er wird nicht von Dharmas, von den Phänomenen der Wahrnehmung getäuscht. So bleibt er in Dharmata, in der Soheit der Dinge, in der Leerheit. So ist er vollkommen von Täuschung über Natur, der Farben, der Formen befreit. Dann haben wir, die haben die Wesen noch fünf andere Ozeanen. Welche Ozeanen? Hören. Ohren. Wunderbare Ozean. Was für Wellen gibt es da? Klang. Wellen von Geräuschen. Wenn einer so die Wellen von Geräuschen Sahati, man kann übersetzen als tolerieren oder man kann übersetzen als einfach akzeptieren. Ren, wie übersetzt man Rentai? Renaiter Ren. Ja. Ausdauer. Okay, aber gibt es nichts was Besseres? Geduld. Dulden ist gut. Wenn man die Wellen von den Geräuschen dulden kann, was heißt dulden? Wenn angenehme Geräusche kommen, man wird nicht angezogen. Wenn unangenehme Geräusche kommen, man wird nicht sie wegschieben wollen. Und der Geist bleibt vollkommen klar, ohne Tendenz zur Zerstreuung und ohne Tendenz zu senken, zu Mattheit, Trägheit. Dann sieht er was direkt, ohne Verfalschung, die Ungeheuer und die Schätze, das sich in diesem Ohr, in diesem Ozean von Ohr befinden, indem er mit voller Klarheit sieht und reflektiert. Er kann unzählbare Wesen in Freiheit bringen, die durch Ohr getäuscht sind. Die falsche Vorstellung von den Geräuschen haben. Dann haben wir noch andere Ozeane, der Buddha wahrheitsgemäß alle erkannt hat, alle Ungeheuer und alle Schätze, die sich da befinden. Was für Ozeane haben wir? Wunderbare, diese, dass sie jetzt bei Anwenden sind in der Meditation. Welche Ozean? Ozean von Nase. Dieser Ozean hat der Buddha auch wahrheitsgemäß erkannt, alle Ungeheuer, alle Schätze, die da sind. Und mit gereinigten Gleichmut, ohne Tendenzen zu anzuhaften oder zu wegzuschieben. Mit voller Klarheit erfährt er, was da in diesem Ozean sich befindet. Und dann noch eine lange Ozean haben wir hier. Wenn man aus dem Mund zieht, dann kann man untersuchen, was für Krankheiten man in den Darm und Magen sich befinden. Welcher Ozean? Zunge-Ozean. Dieser Zunge-Ozean, auch ein sehr, sehr interessanter Ozean. In diesem Ozean alle Ungeheuer, alle Schätze, der Buddha hat untersucht. Deswegen kann uns Wesen von allen Täuschungen gegenüber den Ungeheuern und Schätzen in diesem Ozean kann in Klarheit bringen. Dann diese vier Ozeane haben bestimmte Plätze. Auge-Ozean ist nur an die Sensitivität in den Augen konzentriert. Wir finden ihn nicht in den Ohren. Wir finden nur in Sensitivität von Auge, kann Farben sehen. Wenn man in der Meditation sehr gute Fortschritte macht, und hoffentlich machen sie das, dann kann man auch sehr gute Sachen machen. Man kann lernen, direkt mit dem Geist zu riechen, direkt mit dem Geist zu sehen, direkt mit dem Geist zu hören und direkt mit dem Geist zu tasten, indem man die Kalapas in dem Körper analysiert hat. Und die Bestandteile von den Kalapas sind eben diese Farbe, Geruch und Geschmack. Aber normalerweise, wenn wir Farbe sehen, muss es durch die Augen gehen. Dann erst gibt es Impuls. Wir denken, dass dieser Impuls von draußen kommt. Aber es gibt wunderbare Philosophie, dass sagt, dass dieser Impuls eigentlich von unserem eigenen Bewusstsein kommt, von den früheren Erfahrungen, die wir gemacht haben. Auf jeden Fall, wie es kommt, es kommt. Wenn es da ist, wird diese Farbe reflektiert in der Sensitivität von Auge, wird es akzeptiert, wird es untersucht, dann der Geist kann entscheiden und er dann bearbeitet es. Und diese Prozesse nach der Lehre von Theravada, tausende von Prozessen in ein Boom, Klick, Klick. Augenblick. Nee. Schnips. Schnipsnaps. In Schnipsnaps tausende von Geistesprozessen. So schnell arbeitet der Geist. So schnell können die Meditierende die Tätigkeit des Geistes sehen. Warum? Weil sie Konzentration haben. Wenn man Konzentration hat, man kann alle Prozesse verlangsamen. Warum? Konzentration ist wie eine Lupe, wie ein Mikroskop. Je besser Mikroskop man hat, desto besser kann man untersuchen. Und was, wenn man was mit Mikroskop untersucht, wird eine Lause so groß wie ein Haus? Genauso dann diese Sensitivität der Augen, die der weise Sariputra sagt, ist von Größe, von Kopf von der Lause, wird wie wie drei Schlafzimmer groß erscheinen können. Warum? Weil wir es mit Konzentration sehen. Konzentration macht die Wahrnehmung ganz anderes und gibt uns Zugang zu feineren Wahrnehmungen, von denen die leider die meisten von uns überhaupt nicht Ahnung haben. Also wenn man sieht die Farben, man sieht nicht nach der buddhistischen Lehre, oder wenn man hört durch die Ohren, man hört nicht durch die Ohren oder Augen, man hört durch Sensitivität in den Ohren oder Augen, und diese Sensitivität nur reagiert auf Farben oder nur reagiert auf Geräusche. Und wenn es da reflektiert ist, der Geist, dann kann es aufnehmen, bearbeiten, und so funktionieren wir. Und eigentlich diese Begrenzung von unseren Sinnen ist eigentlich nichts anderes als Begrenzung von unserem Geist. Der Geist hat in der Tat keine Begrenzungen, aber wir geben ihm Begrenzung durch Missverständnis über Natur von unserer Wahrnehmung. Um uns es verständlich zu machen, der Buddha nennt diese Organe Ozeane. In der Tat, diese Sensitivität von Augen, die so groß ist wie Kopf von einem Lau, einem oder einer? Einer Laus. Von einer Laus ist, es ist eigentlich nichts anderes als ein Ozean. Warum? Weil es mit einem Geist, weil es auf einem mentalen Geist basiert ist, das so groß ist wie Ozean. Aber wir sehen das nicht klar. Ohne diesen mentalen Bewusstsein, diese Sensitivität der Auge, die reine Materialität ist, kann nicht funktionieren. Und Materialität und Geistlichkeit kommen immer zusammen in unseren Erfahrungen. Aber wir sind nicht davon bewusst, deswegen wir denken, dass der Geist, das sind wir und das gehört mir. So, dann Auge-Ozean, so groß wie Kopf der Lause, trotzdem heißt der Ozean, weil es mit Geist-Ozean verbunden ist. In der Abhidharma gibt es ein sehr schönes Beispiel. Sie haben ein Trommel und Fell, auf dem Fell von Trommel befinden sich 5 Steine. Wenn wir berühren Trommel, was geschieht? Die Steine springen. Wenn die Steine springen, so wenn sie nicht fest auf dem Trommel sitzen, dann diese Trommelsensitivität von dem Trommel, dann wendet sich zu dem Stein, das diese größte Eindruck, größte Sprung macht. Aber in der Tat, wenn ein Sinn getätigt ist, alle Sinne sind getätigt. Wenn wir auf Fell von Trommel stoßen, dann alle werden springen. Aber der Geist springt nur zu einer der größte Eindruck macht. Wenn dann sie wieder fallen und andere Stein größere Eindruck macht, dann geht Achtsamkeit von von Sensitivität der Augen zu Sensitivität im Ohr oder Sensitivität an der Zunge. Hm? Oder zu fünfte Sensitivität. Und es ist welche Sensitivität? Es ist Sensitivität von dem Körper. Hm? Und wie unterscheidet sich Sensitivität von dem Körper mit Sensitivität im Auge, im Ohr, in der Nase und an der Zunge? Es hat keinen festen Ort. Es ist überall. Genau so ist es. Diese Sensitivität von Körper befindet sich überall. In jedem Platz in unserem Körper. Deswegen, wir können überall spüren. Hm? Und was spüren wir? Wir spüren die Elemente. Hm? Härte, Weichheit, hm? Kohäsion, die Fließen, hm? Wärme, Kälte, Druck, hm? Bewegung. Hm? Das spüren wir durch unseren Körper. Und egal, ob die Sensitivität nur in so klein ist wie Kopf von Lause oder Sensitivität von Körper ist auch sehr, sehr klein, aber überall durchdrängt den ganzen Körper. Durchdrängt den ganzen Körper, so wie was? So wie Wasser eine Lotusblume. Aber Prinzip ist genau dasselbe, wenn es betätigt wird, der Geist, dann wendet sich zu dieser Sensitivität und dann werden wir voll bewusst davon. Dann, wenn der Geist nicht etabliert ist in mentale Bewusstsein, dann wie spüren wir diesen Affengeist? Einmal spüren wir hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier. Dann, wir haben, Sie sind so beschäftigt mit, wenn der Geist nicht im mentalen Bewusstsein gegründet ist, so viel mit den Eindrücken von dem Körper, dass manchmal noch schlimmer als Affe. Wir laufen und kratzen uns überall, indem die Eindrücke von dem Körper so klar erscheinen. Aber der Buddha sagt, diese Sensitivität des Körpers ist auch ein Ozean. Und wir kommen zu dem letzten Ozean, das ist Sensitivität von Geist. Nach den Kalkulationen von unserer Wissenschaft, diese Sensitivität von dem Geist befindet sich im Gehirn. Nach den Kalkulationen von Yoga befindet sich im Herz. Das Gehirn ist nur sozusagen ein Hilfsmittel für das Herz. Aber in der Wahrheit, wo es sich befindet, sehr schwer festzustellen. Warum? Weil es sozusagen mit alles, was wir erleben, verbunden ist. Und es ist alles, was wir erleben, es ist der Vorgänger von allem, was wir erleben. Und in diesem Ozean befinden sich auch viele, viele Ungeheuer, viele, viele Schätze. Der Buddha hat das durchgeblickt. Und deswegen, er kann die Wesen wahrheitsgemäß dann erklären, was sich da eigentlich befindet. Und wie kann er das machen? Durch vollkommen vereinigten Gleichmut, das erlaubt dem Geist, nicht sich von dem Objekt beeinflussen, sondern die Wahrnehmung der Objekte selbst bestimmen. Und wie wird man sich von den Objekten beeinflussen lassen? Eben durch diese Natur von Empfindung, durch Anhaften an Angenehme, durch Wegschieben das Unangenehme und durch Verblendung gegenüber neutralen Gefühlen, wenn der Geist sucht nach was anderes, nach Zerstreuung oder einfach sinkt. So, diese sechs Ozeane, wenn entfaltet, findet man dann Ruhe. Wenn nicht entfaltet, gibt es keine Ruhe. Weil man kann nicht, eben Buddha sagt, man kann nicht dulden die Wellen in diesen Ozeanen. Wenn man nicht duldet die Wellen in diesen Ozeanen, man kommt nicht auf die anderen Ufer von der Ruhe. Und diese Ufer von der Ruhe ist nichts anderes als was man Nirvana nennt. In diesem, obwohl alles sich bewegt, dort bleibt Stille. Und philosophisch gegründet, man kann sagen, wenn da nicht diese Stille wäre, würde es sich auch nichts alles bewegen. Also die Tatsache, dass Nirvana da ist, ist gegründet durch Samsara. Und die Tatsache, dass Samsara da ist, ist gegründet von Nirvana. Wenn da keine Nirvana wäre, es wäre auch keine Samsara da. Wenn keine Samsara da wäre, es wäre auch keine Nirvana da. Aber wenn man zu vollkommener Ruhe gekommen ist, dann allmählich das, was sich bewegt, nach der buddhistischen Philosophie, besonders im nördlichen Buddhismus betont, das kann nur die relative Wahrheit sein. Die höchste Wahrheit aber kann sich nicht bewegen. Deswegen, wir rezitieren abends die Herzsutra, das sagt, in Leerheit, es gibt keine Auge, keine Ohr, keine Nase, keine Zunge, kein Körper, kein Geist. Was heißt das? diese Ruhe. Existiert da, wo es auch Bewegung gibt. Das heißt, der Geist, wenn er sich mit den Wellen identifiziert, er ist im Zustand von Bewegung. Wenn er sich mit Ruhe identifiziert, er ist sozusagen in diesem Zustand. Kein Auge entsteht, keine Form entsteht. Das heißt, wie der weise Sariputta erklärt dem Ananda Pindika, wenn er beim Sterben ist: Du, lieber Freund, du sollst nicht Auge entstehen lassen, du sollst nicht Farben entstehen lassen, dann dein Bewusstsein wird nicht auf Auge und Formen basiert. Und so weiter mit den anderen sechs Ozeanen. Wenn man das versteht, dann was sieht man? Man sieht dann, dass diese Tendenzen anzuhaften an das, was angenehm ist, diese Tendenzen zu wegzuschieben, das, was unangenehm ist, und diese Tendenz für Verblendung gegenüber das, was nicht angenehm und nicht unangenehm ist, diese Tendenzen sind eigentlich Leiden. Wenn man das sieht, versteht man diese Wahrheit von Leiden. Der Buddha hat erklärt Vipassana auf zwei Weisen. Sehr wichtig zu verstehen. Wenn wir Vipassana üben, traditionelle Vipassana, so es ist in Abhidharma erklärt, wir üben entweder, wir betrachten die fünf Aggregate von Existenz, oder wir betrachten Empfindung. Zwei Sorten von Vipassana. Zum Beispiel in Chula Rahula Sutta von Majjhima Nikaya. Sie können nachschlagen, der Buddha erklärt Vipassana aufgrund von Verständnis von fünf Aggregaten. In diese Sutta und viele andere, Dhatu Vibhanga, besonders Adita Sutta, alles brennt. Durch Salayatana Sutta, wir haben schon erwähnt, und so weiter. Der Buddha erklärt dann, Vipassana basiert auf Verständnis von Empfindung. Und Empfindung, wir haben schon erklärt, ist die Anhaftung an Empfindung ist das, was uns an zukünftige Leiden bindet. Solange wir anhaften an Gefühle haben, wir sind gebunden an zukünftige Leiden. Wenn so wird, die bedingte Entstehung erklärt. Und wir haben schon erklärt, sehr klar, die Logik von Nidana Sutta, die ich schon erwähnt von den großen Sammlungen, von den Gesprächen von Buddha, wo erklärt wird, wie wissen wir, dass wir in diesem Teufelskreis von zukünftigen Leiden gefasst sind. Es gibt Gefühl, es gibt Durst nach Gefühl. Wenn wir Durst nach Gefühl haben, es gibt Esana und Esita. Es gibt Suche nach dem Angenehmen, Suche nach wegzuschieben, das Unangenehme, mit Gewalt. Und diese Tendenz zur Verblendung, die damit verbunden ist. Eigentlich Trägheit und Mattheit ist nichts anderes als Zustand auch von Anhaften und Wegschieben. Und diese Zerstreutheit des Geistes, Unruhe des Geistes und Kukucha, wie übersetzt man Kukucha, die Reue. Zweifel. Nicht Zweifel, Reue. Gewissensbiss. Gewissensbiss. So sollte ich nicht machen, so habe ich gemacht. Und so weiter. Das ist Zustand von Unruhe. Dieser Zustand von Unruhe kommt von was? Auch in der Tat kommt von Suchen und Gesucht, von dem Komplex von Wollen und Wegschieben. Dann, wenn wir Begierde haben, das manifestiert sich, wir immer werden unruhig durch Suche nach mehr und mehr. Genuss durch die sechs Ozeane, die dann mehr und mehr Wellen in diesen Ozeanen erzeugt. So große Wellen an der atlantischen Küste, dass die Franzosen bauen in Bretagne, oder nicht, Dominik kann sagen, bauen sie, oder die in Holland bauen sie große, wie heißt das? Deiche. Um sich schützen. Große Wellen, auch die kommen auch durch unser Unwissen gegenüber unserer liebe Erde, die immer mehr Wellen machen wird, weil sie, wenn die Wesen unruhig sind, die Erde wird auch unruhig. Warum? Weil die Wesen sind der Zweck von der Erde. Wenn keine Wesen da sind, und die Erde hat keinen Zweck. Das ist religiöses Denken. Nicht wissenschaftliches Denken, religiöses Denken. Grund des Universums sind die Wesen. Wenn Universum keine Wesen hat, ist kein Grund für Universum. Oder Universum ist Grund für Wesen. Ei oder Henne. Also, wenn die Wellen sehr groß sind, so die indische Vorstellung, dann die Welt geht zugrunde, dann wieder die Wellen beruhigen sich und so dann die Wesen spazieren von einer Welt zu der anderen. Und alles das ist nur Unruhe. So, der Mahatma Gandhi hat gesagt, dass nicht mal im tiefsten Boden von dem Ozean kann man Ruhe finden. Diese Ruhe kann man nur wo finden? Ich überlasse euch. Aber wir kommen zurück zu den Ozeanen, damit wir noch Spaß haben. Wenn man Ozeanen sieht, wird man optimistisch. Wenn man nicht Ozeanen sieht, wird man immer pessimistisch. Deswegen erzähle ich von den Ozeanen, damit ihr, es gibt Ebenen, die pessimistisch werden, indem sie Hindernisse, verschiedene Hindernisse und Ängste begegnen. Aber alle diese Ängste und Hindernisse sind da, weil man nicht klar versteht die Erklärung von Buddha von den sechs Sinnen als sechs Ozeanen. Nur muss man eigentlich schwimmen lernen. Und wenn man schwimmen kann, dann wird man allmählich keine Angst von den Wellen haben. Und man fühlt sich sehr gemütlich in den Wellen. Aber es dauert eine Weile, bis man sich gemütlich in der Wellen fühlt. Aber erst muss man Prinzip verstehen. Deswegen dieser alte Mönch immer und immer betont Prinzip und Verständnis. Obwohl es gab Teilnehmer, die denken, dass sie keine Liebe betonen. Eben dieses Verständnis ist Grundlage für wahre Liebe. Ohne das ist nicht Liebe, sondern Anhaftung. Und Anhaftung haben wir genug in der Welt. Und besonders religiöse Anhaftung ist wahrscheinlich gefährlichste, die es gibt. Deswegen, der Buddha ist der einzige religiöse Stifter, der hat gelehrt, dass im letzten Ende muss man auch die Lehre Dharma über Bord werfen, wenn man es richtig angewendet hat, um diesen Ozean von Leiden, Ozean von den Wellen in den sechs Ozeanen zu überqueren. Das heißt dulden. Und jetzt haben wir besseres Verständnis für das, was wir lesen, und wir können weiterlesen. Und heute lesen wir, damit wir noch Fragen beantworten können. Ich habe schon erwähnt, der Buddha, ob er genauso gesagt ist, wie es geschrieben ist, ich weiß nicht. Und leider meine Erinnerung ist nicht ausreichend, damit ich mich daran erinnere, aber auf jeden Fall, sie finden diese Weisheit von Buddha ist basiert auf den wunderbaren Beispielen, die er geben kann für die Sachen, die wir normalerweise nicht so klar verstehen können. Und dann, wie übt man richtig, um diesen Ozean von Leiden zu überqueren. Wenn der entstandene angenehme Zustand, der entstandene unangenehme Zustand und der entstandene sowohl angenehme als unangenehme Zustand hören in ihm auf und Gleichmut ist ihm gegenwärtig. Jetzt sprechen wir von Ozean, von Gehör. So wie ein starker Mann mit den Fingern schnippen könnte. Ein starker Mann, ein nicht starker Mann, man braucht viel Energie, um zu schnippen. Ein starker Mann schnippt das für, manchmal für die Ohren gibt es Probleme. So hören in jeglicher Hinsicht der entstandene angenehme Zustand, der entstandene unangenehme Zustand und der entstandene sowohl angenehme als auch unangenehme Zustand in ihm auf, genauso geschwind, genauso schnell, genauso leicht und Gleichmut ist in ihm gegenwärtig. Und was macht er mit Nase-Ozean? So wie ein Regentropfen auf einem leicht geneigten Lotusblatt abgeleitet und nicht dort hängen bleibt, so hören in jeglicher Hinsicht der entstandene angenehme Zustand, der entstandene unangenehme Zustand und der entstandene sowohl angenehme als auch unangenehme Zustand in ihm auf. Das heißt, die Tendenzen zu greifen, die Tendenzen zu wegzuschieben und die mit Gewalt, weil anhaften, wenn man mehr und mehr meditiert, man findet allmählich, dass zugreifen ist eigentlich Leiden. Abhidharma vergleicht es mit was? Was heißt Lobha, zugreifen? Sehr wunderbare immer Beispiele in Abhidharma auch. So wie auf heißen Ofen ein Stück Rohfleisch. Es sizzelt, wie sagt man? Es Pfanne. Pfanne. So ein Gefühl hat man, wenn man greift auf dem Objekt und will ihn halten. Das ist ein wunderbares Beispiel auch. In diesem Sinne soll man verstehen, indem man versteht, anhaften, greifen an Objekt als Leiden, man versteht auch, dass diese Gewalt gegenüber das, was uns nicht gefällt, ist eigentlich Resultat von dem, von demselben Kraft. Von Anhaften. Und Anhaften, Buddha zeigt, ist nichts anderes als die Ursache für Vorstellung von selbst. Wenn wir keine Anhaftung haben, haben wir keine Vorstellung von selbst und brauchen auch kein. Dann, wir kommen zur Zunge, sehr wunderbare, lange Ozean. Wenn Sie Yoga lernen, dann können Sie ihn allmählich noch verlängern, so dass er in die Kehle geht. Und dieser Ozean, wenn Anhaftung kommt, wenn Zorn kommt, wenn Verblendung kommt, was macht man? So wie ein starker Mann, Speicher, der sich an seiner Zungenspitze angesammelt hat, ausspucken konnte, so hören die jegliche Hinsicht der Entstandenen und so weiter. Wunderbare Beispiele. Bitte denken Sie daran. Das zeigt die große Weisheit von Buddha oder von den Mönchen, die das geschrieben haben. Dann, wir kommen zu Körperozean. Wie ist es mit dem Körperozean? So wie ein starker Mann den gebeugten Arm strecken oder den gestreckten Arm beugen könnte, so herren in jeglicher Hinsicht der entstandene angenehme Zustand und so weiter. Auch wunderbare Beispiel, bitte denken Sie daran. Und jetzt kommen wir zu wunderbarsten Beispiel für Geist, das natürlich wunderbarste von den sechs Sinnen ist und eigentlich die Grundlage für alle diese Sinnen. So als ob ein Mann zwei oder drei Tropfen Wasser auf eine Eisenplatte, die einen ganzen Tag lang erhitzt wurde, fallen ließe, da könnte das Fallen der Tropfen langsam sein, aber sie würden schnell verdunsten und verschwinden, genauso und so weiter. Bitte denken Sie daran, wenn irgendwelche Gedanken kommen, die mit Anhaften verbunden sind, die mit Zorn verbunden sind, die mit Verblendung verbunden sind. Wenn Sie so meditieren, sind Sie schon in der Nähe von das, was wir gestern erklärt haben, auf Grundlage von Salayatana Sutta. Atamayata, Sie sind einfach von allen Gefühlen, haben Sie Nase, Schnauze vor. Wenn Sie von allen Gefühlen Schnauze voll haben, wie es weitergeht, erfahren wir morgen.